dass Facebook allerhand Daten sammelt, das muss man ja wohl niemandem mehr erklären. Diese Datenanhäufung, die bringt den Nutzern ja auch Vorteile. Ganz klar, ohne Inhalte wäre ja so ein soziales Netzwerk ziemlich sinnlos. Und die Inhalte, die könnten demnächst noch viel umfangreicher werden. Apps sollen fast alle Bereiche des Lebens erfassen und selbstständig Neuigkeiten bei Facebook posten. Also neue Daten an das Unternehmen liefern. Zweischneidige Sache ist das. Also Thomas Reintjes aus unserem Webschau-Team, du hast dich damit befasst. Was ist denn genau neu bei Facebook? Also Facebook hat heute Nacht eine Pressekonferenz gegeben und dabei seine Timeline für alle möglichen Apps geöffnet. Also erstmal zur Erklärung, die Timeline, das ist das neue Facebook-Profil. Alle Aktivitäten eines Nutzers sind dort aufgelistet, auf einem Zeitstrahl quasi. Und ein Lebenslauf, ein Online-Lebenslauf. Genau, und man kann also an jeden beliebigen Punkt springen und sieht dann beispielsweise Fotos aus dieser Zeit, sofern man zu diesem Zeitpunkt halt was eingestellt hat. Bisher gab es bereits Apps für diese Timeline für Musik, Video und Newsdienste für einige wenige. Zum Beispiel konnte man, wenn man einen Song gehört hat, auf der Plattform Spotify das direkt bei Facebook eintragen lassen, automatisch. Das gleiche gilt für Artikel der Washington Post. Da wurde dann automatisch in die Timeline geschrieben, dass man gerade diesen Artikel liest. Und Freunde werden dann eben so auf diesen Song oder den Artikel hingewiesen. Bisher, wie gesagt, war das nur für wenige Exklusivpartner so möglich, diese Verknüpfung. Und auf der Pressekonferenz heute Nacht wurden 60 weitere Apps für die verschiedensten Dienste vorgestellt, mit denen das ab sofort möglich ist. Und es werden noch viele, viele weitere hinzukommen, denn ab sofort darf jeder Timeline-Apps programmieren und anbieten. Das heißt, was haben wir da zu erwarten? Was sind das für Apps? Also, ich kann mal einen Blick werfen auf die 60, die jetzt heute Nacht freigeschaltet worden sind. Das geht schon quer durch alle Branchen, angefangen bei der Reisebranche. Da ist zum Beispiel die Übernachtungsbörse Airbnb dabei, TripAdvisor, Buchungsportale. Also da kann man sich vorstellen, da wird man dann posten, wo man gerade übernachtet oder sich befindet. Ernährungsseiten sind dabei, wie zum Beispiel Foodspotting, Shopping-Plattformen wie eBay, aber auch kleinere Buchläden. Die Unterhaltungsbranche ist natürlich auch vertreten. Singer, der Anbieter von vielen Facebook-Spielen, ist vom Start an dabei und auch die Videoseite Dailymotion. Verschiedene Spendenplattformen, Jobportale, Fitness-Apps gibt's, zum Beispiel Runkeeper, wo dann aufgezeichnet wird, wann man wo joggen geht. Und dazu gibt's auch ein Video auf der Facebook-Website, wo man sich das nochmal angucken kann. Also da wird dann gezeigt, die Person geht jetzt gerade joggen, steht dann da, und die Freunde gehen auch gerade joggen. Und da steht dann, wo die joggen, und dann joggen sie alle zusammen, weil sie sich über Facebook vernetzt haben. Oder es gibt noch ein anderes Video mit einer Rezeptseite als Beispiel-App. Da steht dann also beispielsweise, Tobias kocht Nudeln mit Tomatensauce nach diesem und jenem Rezept. Solange da nicht steht, dass ich sie verkochen habe lassen, sowas geht's ja nicht. Ja, das müsstest du dann vielleicht selber reinschreiben. Oder dein Herz schreibt das dann vielleicht irgendwann auch noch selbstständig rein. Ja, wo führt das hin? Auf der Pressekonferenz heute Nacht hieß es laut Mashable.com: Whatever you're using, you can add it to your timeline. So war die Aussage von Facebook bei der Pressekonferenz. Und wie wird das dann praktisch aussehen? Ja, es gibt dann eben nicht mehr nur den Like-Button, sondern so stellt man sich das zum Beispiel bei VentureBeat.com in einem Artikel vor. Es gibt dann auch einen Button, auf dem steht, das besitze ich, das lese ich gerade, das gucke ich mir gerade an oder eben das koche ich gerade. Das ist jetzt alles Mögliche an Buttons vorstellbar, und wenn man da draufklickt, wird das eben direkt bei Facebook gepostet. Mein Haus, mein Pferd, mein Boot, warum sollte ich das Facebook und meinen Freunden denn so mitteilen wollen? Ja, ich glaube, für viele ist es durchaus ganz reizvoll, so ein möglichst vollständiges Abbild von sich selbst im Netz zu haben. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Tagebuchfunktion, was ja auch dem Begriff Timeline einigermaßen entspricht. Bei dem Video, was ich eben angesprochen habe von der Facebook-Seite mit diesem Rezeptbeispiel, da ist es dann auch so, dass die Freunde das dann eben sehen, dass man gerade Spaghetti mit Tomatensauce kocht nach dem und dem Rezept und dann auch dieses Rezept aufrufen und das dann nachkochen. Und hat man praktisch virtuell ein gemeinsames Kocherlebnis. Und im Beispiel der Jogging-App, da stellt man sich das bei Facebook auch so vor, dass man dann eben feststellt, andere joggen auch gerade da, wo ich gerade jogge, und dann joggt man eben gemeinsam. Also so ist die Vorstellung Vorstellung von Facebook, wie sich das auch auf das reale Leben auswirken könnte. Also als ich noch leistungssportlich aktiv war, da wollte ich immer eher nicht, dass die anderen merken, was ich gerade trainiert habe. Kann ich dann einstellen, wer sehen darf, was ich koche und wo ich joggen gehe? Das soll man bei jeder App einstellen können. Also zum Beispiel, wer die Einträge sehen darf, das kann man so weit einschränken, dass dann eben nur du selbst sie sehen kannst, wenn du das Ganze eben eher so als Tagebuch, als Logbuch benutzen möchtest. Man kann sich auch zusammengefasst anzeigen lassen, welche Einträge alle von einer bestimmten App generiert wurden. Und dann kann man einzelne dieser Einträge nur für bestimmte Freunde freigeben oder für bestimmte Freunde sperren oder auch ganz löschen. Wobei man ja nie so genau weiß, was Löschen bei Facebook heißt. Heißt das, die Daten werden wirklich gelöscht oder sie werden nur nicht mehr angezeigt? Das heißt, die Datenschützer sind wahrscheinlich schon wieder im Alertzustand, oder? Ja, im Blog der LA Times ist darüber zum Beispiel was zu lesen. Jeffrey Chester wird dort zitiert vom Center for Digital Democracy und er sagt, natürlich, Facebook habe jetzt mehr Möglichkeiten, uns nachzuverfolgen und das Verhalten auch von Einzelnen, aber auch von der Gemeinschaft auszuwerten. Ich zitiere ihn, während man den Anschein besserer Privatsphäre-Einstellungen erweckt, weiß Facebook, dass meistens die Voreinstellung so sein wird, dass sie und ihre Geschäftspartner die Daten einfach ernten können. Also aus diesen Informationen, die Facebook jetzt zusätzlich sammelt, könnte das Unternehmen und seine Partner eben auch ganz gut Profit schlagen, meint er. Und wie diese Werbung, die man dadurch besser schalten kann, aussehen könnte, das hat das Wirtschaftsmagazin Forbes aufgeschrieben. Da heißt es nämlich, bisher hatten Werbetreibende eben nur die Likes und auch die Check-ins bei bestimmten Örtlichkeiten, um bestimmte Nutzer gezielt anzusprechen. Aber jetzt kann man die Werbung noch viel feiner abstimmen. Beispielsweise, so Forbes, könnten Facebook-Nutzern, die gerade Lady Gaga gehört haben, dann eben Konzerttickets für Lady Gaga angeboten werden. Jetzt gibt's also Apps für die Facebook-Timeline. Seit heute Nacht ist die Timeline dafür geöffnet, für alles, was wir nicht wissen wollen. Und vielleicht gibt's ja auch Sachen, die man dann doch wissen will. Thomas Reintjes aus unserem Webschau-Team. Vielen Dank. Gerne.